Schneid mir eure Ohren, Freund, wir melden uns zurück. Wir sind das Wort des Tages und das Messer zum Glück. Harte Töne für ein hartes Publikum. Das kämpft für seine Freiheit und quatscht nicht ständig dumm. Zweite Runde Arschloch, ich stehe immer noch. Ich spuck dir in die Fresse und es nimmt die Fäuste hoch. Unsere Herzen brauchen weiter Schlag für Schlag gegen das System. Der Widerstand, der wächst und wächst und das ist euer Problem. Legt uns auf die Vorderbank, spielt uns wie ihr wollt. Wir geben niemals auf. Kein Beschämen, kein Reden und kein Gold. Der musikalische Amoklauf. Legt uns auf die Folterbank, quält uns wie ihr wollt. Wir geben niemals auf. Kein Beschämen, kein Reden und kein Gold. Der musikalische Amoklauf.